Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In unserem Spezial geht es in diesem Monat um die Zeit. Welche Nomen und Präpositionen sind hilfreich, um zum Beispiel auf die Fragen wann, bis wann und wie lange zu antworten? Außerdem sind wir diesmal zu Besuch in einem ganz speziellen Archiv. Tief in einem Berg in einer österreichischen Salzmine arbeitet Martin Kunze an einem Archiv unseres heutigen Wissens. Die Informationen speichert er auf Keramik. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Kennen Sie die verschiedenen Instrumente auf Deutsch? Hören Sie außerdem idiomatische Ausdrücke mit Punkt und Komma und wiederholen Sie, wann man in der Alltagssprache oft den Dativ statt des Genitivs verwendet. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.